raconte un peu. Ouais, tout est en ordre. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la négation en luxembourgeois, où nous devons distinguer entre la négation des verbes et la négation des substantifs. Si la négation des verbes, comme nous allons le voir, est assez simple, la négation des substantifs exige qu'on connaisse le genre de chaque mot, excepté pour le pluriel, où il n'y a heureusement qu'une forme pour tous les genres. Mais commençons par les verbes. Pour mettre les verbes dans la forme négative, il suffit d'ajouter le petit mot « net », qui est l'équivalent du français « ne pas ». Ich wohne nicht zu Beetebusch. Ich bin nicht aus Frankreich. Ich spiele nicht mit meinem Bruder. Je ne joue pas avec mon frère. Ich fume nicht. Je ne fume pas. Ich schaffe nicht an der Stadt. La forme interrogative reste tout aussi simple. Inverser l'ordre du sujet et du verbe. Du wohnst zu Beetebusch. Wohnst du zu Beetebusch? Du wohnst nicht zu Beetebusch. Wohnst du nicht zu Beetebusch? Du bist aus Frankreich. Bist du aus Frankreich? Du bist nicht aus Frankreich. Bist du nicht aus Frankreich? Du spielst mit deinem Bruder. Spielst du mit deinem Bruder? Du spielst nicht mit deinem Bruder. Spielst du nicht mit deinem Bruder? Fümmst du? Fümmst du nicht? Du schaffst an der Stadt. Schaffst du an der Stadt? Du schaffst nicht an der Stadt. Schaffst du nicht an der Stadt? Pour la négation des substantifs, nous disposons de deux formes, kein et keng. Kein correspond au nom masculin et neutre, keng au nom féminin et au pluriel tout genre. Bien sûr, kein se terminant par un n, la règle du n que nous avons vue la dernière fois affecte aussi ce mot. Donc, il perd son n devant les consonnes, à l'exception des d, t, h, z, n. Ich hun ein Auto, masculin. Ich hu kein Auto. Ich hun e Radio, masculin. Ich hu ke Radio. Ich hun ein Haus, neutre. Ich hu kein Haus. Ich hun e Pferd, neutre. Ich hu ke Pferd. Ich hun eng Waschmaschine, feminin. Ich hu kein Waschmaschine. Ich hun eng Television, féminin. Ich hu keng Television. Ich hu keiner, neutre. Ich hu keng keiner. Ich hun zwei Jungen, garçon au masculin. Ich hu keng Jungen. Ich hun drei Freundinnen, féminin. Ich hu keng Freundinnen. Revenons à notre dialogue de marché. Hu dir Orangen haut? Nein, ich hu keng Orangen. Ich brauch auch nare Schuhfleur. Et tät mir leid. Ich hun haut auch ke Schuhfleur. Macht mir ein Kilo Bananen, wann ich gelift. Ich hu keng Bananen. An ein Pond Kiesten. An ein Pond Rot Drauven. Ich hu keng Kiesten. An auch keng Drauven. Bonjour. Ich hätt gern Käse, wann ich gelift. Ich hun haut ke Käse. Ich brauch auch na Obst a Gemäß. Ich hu kein Obst a ke Gemäß. An ein Bouquet Blumen? Ich hun auch keng Blumen. Bon, da gib mir den Ovent nicht bei Eis frin. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.